Sie hören Freundin in allen Todeslagen von Anke Beckert. Nach dem gleichnamigen Roman von Kelly Rose. In den Hauptrollen Monika Peitsch, Hannelore Schroth, Harald Leibniz, Christine Wodecki, Günther Strack und Niki Makulis. Musik Frank Duval. Hier bringe ich dir deinen... Elizabeth? Liebes, wo steckst du denn? Ich bin hier draußen auf dem Balkon, Annabelle. Wie unvernünftig von dir, Liebes. Du weißt doch, dass die kalte Nachtluft nicht gut für dich ist. So gesund bist du noch nicht. Am Tag sieht der Hudson River da unten so friedlich aus. Aber nachts fürchte ich mich immer vor diesem schwarzen, tosenden Abgrund und wünschte, wir würden in einem modernen Bungalow leben und nicht in dieser alten Felsenburg. Als Charles' Großvater sich vor mehr als 100 Jahren dieses Grundstück zum Bau seines Hauses auswählte, hat er es sicher nicht nachts gesehen. Ich habe mich oft gewundert, warum ausgerechnet Charles, einer der modernsten Architekten Amerikas, in so einem alten Kasten wohnt. Er liebt das Haus nun mal. Und am Tag ist es ja auch sehr schön. Komm jetzt rein, Liebes, sonst erkältest du dich noch. Und Charles macht mir Vorwürfe, wenn er morgen nach Hause kommt. Ich habe dir deinen Schlaftrunk ans Bett gestellt. Entschuldige bitte, dass ich ihn erst zu spät bringe, aber ich war in der Bibliothek mit der Haushaltsabrechnung beschäftigt. Und dabei vergesse ich immer wieder, wie viel Arbeit das ist. Wirklich, man sollte nicht versuchen, alles an einem Abend zu schaffen. Du hast ja keine Ahnung. Doch, Annabelle, ich weiß es genau. Bevor ich krank wurde, musste ich es ja auch tun. Natürlich, Liebes. Und bald wirst du es wieder selbst erledigen. Doch jetzt trink deine Milch und dann schnell ins Bett. Vielen Dank, aber... ich möchte heute keine Milch. Annabelle, ich muss mit dir reden. Na schön. Also, was gibt es? Als du damals vor 2 Jahren gehört hattest, dass ich krank war und mir zu Hilfe kamst, war das sehr lieb von dir. Ich weiß, wie gut du zu Ricky warst, dass ich ihn nicht einmal sehen durfte und wie tüchtig du den Haushalt geführt hast. Charles und ich stehen tief in deiner Schuld. Aber Elizabeth, ich bin doch gern gekommen. Du weißt, dass mich nichts in England hielt, als meine älteste Freundin mich brauchte. Sag mal, wie alt waren wir eigentlich, als wir uns kennenlernten? 2,5 oder 3 Jahre? Bitte hör mir zu. Ich bin wieder gesund und ich möchte meinen Haushalt wieder selbst führen. Mein Kind versorgen. Natürlich geht es dir wieder viel besser. Aber du hast vergessen, wie viel Arbeit und Mühe der Haushalt macht. Du kannst wirklich noch nicht... Ich bin durchaus in der Lage, meine Aufgaben in diesem Haus wieder zu übernehmen. Und ich werde es auch tun. Allein. Ohne Hilfe. Annabelle, ich möchte, dass du heimfährst. Heim? Ja, zurück nach England. Sobald wie möglich. Wenn Charles morgen nach Hause kommt, werde ich ihn bitten, deine Rückreise zu buchen. Ich hatte doch recht. Wir hätten heute nicht mehr reden sollen. Du bist übermüdet, mein Liebes, und weißt nicht, was du sagst. Gute Nacht, Elizabeth. Schlaf gut. Warte, Annabelle. Ich will jetzt mit dir sprechen. Heute. Ich weiß, was hier gespielt wird. Schon seit einiger Zeit. Du hast hier nicht ausgeholfen, wie du es nennst, sondern alles übernommen. Ricky läuft wegen allem zu dir. Die Dienstboten holen sich ihre Anweisungen von dir und unsere Freunde und Nachbarn behandeln dich, als wärst du die Hausherrin. Das ist dein Werk, Annabelle. Du hast es geschafft, dir fast alles anzueignen, was mir gehört. Nicht wahr? Nur eines habe ich noch. Und das willst du auch. Meinen Mann. Weißt du überhaupt, was du da redest? Du beschuldigst mich? Ja, ich beschuldige dich. Mein ganzes Leben lang warst du auf alles neidisch, was ich besaß. Und wolltest es mir wegnehmen. Als wir älter wurden, wolltest du meine Freunde, meine Verehrer. Alles. Ich war so glücklich, als Charles und ich heirateten und er mich mit nach Amerika nahm. So erleichtert. Ich glaubte, nun sei ich vor dir sicher, Annabelle. Bis ich dann krank wurde und du... unaufgefordert hier erschienst, ohne zu fragen, ob deine Hilfe auch willkommen sei. Elizabeth, du glaubst doch selbst nicht, was du da redest. Jedes Wort ist wahr. Und ich will, dass du gehst. Ich wünsche, dass du aus meinem Haus verschwindest und es wieder mir überlässt und mein Kind... Hör auf, Elizabeth. Du willst doch nicht, dass dich das ganze Haus so schreien hört wie eine... Ich finde einfach kein Wort dafür. Bitte versuch, dich zu beherrschen. Oh mein Gott. Kein Wort von dem, was du gesagt hast, ist wahr. Kein einziges Wort. Aber ich nehme es dir nicht übel, mein Liebes. Ich weiß besser als die anderen, wie krank du gewesen bist. Und nur deshalb sagst du so fürchterliche Dinge. Nein, nein, nein. Gut. Ich werde gehen, sobald ich kann. Morgen, wenn es möglich ist, oder übermorgen. Ich habe nur eine einzige kleine Bitte. Überlass es um meiner Selbstachtung willen mir, meine Abreise zu verkünden und die Passage zu buchen. Sag zu niemandem, dass du mich fortschickst. Das ist alles, was ich von dir erbitte. Gute Nacht, Elizabeth. Nein, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr sehen. Das wäre wohl eine zu große Belastung für mich. Darum leb wohl, Elizabeth. Annabelle? Bist du es, Annabelle? Warum hast du denn die Nachttischlampe? Mrs. Holworth. Das Übliche? Ja, bitte, Bud, aber viel ich Gin... Ich weiß, viel Gin und wenig Ton. Ja, und vor allen Dingen kein Eis. Ich kann mich nun mal nicht an diese amerikanische Unsitte gewöhnen, jedes Getränk mit einem Haufen Eisstückchen zu verwässern. Ihr Trink, Mrs. Holworth. Danke, Bud. Bitte. Machen Sie mir gleich einen zweiten, ja? Ist Mrs. Wolfowski schon da? Sie sitzt drüben am Fenster mit einer Bekannten. Oh, seien Sie ein Schatz, Bud. Und bringen Sie mir den zweiten Gin Tonic an Mrs. Wolfowskis Tisch, ja? Sofort, Mrs. Holworth. Und dieses Felsental, ich sage Ihnen einfach... Guten Tag. Ah, Mrs. Walworth. Ich wollte dich stören, Mrs. Walworth. Aber meine Liebe, Sie stören doch nicht. Darf ich Ihnen Mrs. Turner vorstellen? Hm? Sie ist eine alte Freundin von mir, aber erst seit kurzer Zeit wieder in Pittsburgh. Freut mich, Mrs. Walworth. Bitte setzen Sie sich doch. Ja, danke schön. Mrs. Turner erzählt gerade eine ungeheuer interessante Geschichte. Ah ja, tut mir leid, dass ich Sie unterbrochen habe. Ja, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Du sprachst gerade von dem Felsental. Ihr Trink, Mrs. Walworth. Oh, danke. Bitte. Danke, Bud. Erzähl weiter, meine Liebe. Naja, es ist schon 2 Jahre her, aber ich habe heute noch Albträume, wenn ich daran denke. Dieses Felsental ist wirklich grauenvoll. Man könnte es fast eine Schlucht nennen. Wahrscheinlich fand Mr. Ashton Großvater die Gegend grandios, aber für meinen Geschmack, ich bekam jedenfalls immer eine Gänsehaut, wenn ich vom Balkon des herrschaftlichen Schlafzimmers nach unten schaute. Mrs. Turner war Köchin im Hause der Ashtons. Ja, fast 15 Jahre lang. Nun, Mrs. Ashton war sehr lange krank gewesen, aber niemand konnte ahnen, dass sie so etwas tun würde. Es war ein furchtbarer Schock für Mr. Ashton und natürlich auch für Miss Annabelle. Wissen Sie, sie wollte sie nämlich zurückhalten. Entschuldigen Sie, Mrs. Turner, aber ich bekam den Anfang Ihrer Geschichte nicht mit. Sagten Sie Miss Annabelle? Ja, eine Jugendfreundin von Mrs. Ashton. Sie waren beide Engländerinnen aus London und kannten sich seit ihrer Kindheit. Als Miss Annabelle hörte, dass Mrs. Ashton schwer krank sei, ließ sie in England alles stehen und liegen und kam nach New York, um den Haushalt und den kleinen Jungen zu versorgen. Also wie ich schon sagte, Mrs. Ashton war lange Zeit sehr krank, aber dann schien es ihr besser zu gehen. Ah, sie hat sich also erholt. Oh ja, sie fühlte sich so wohl, dass Mr. Ashton sogar auf Geschäftsreise ging. Er ist Architekt und baut Häuser und Bürogebäude in der ganzen Welt. Und in der Nacht vor seiner Rückkehr passierte es. Was passierte? Alle im Haus schliefen schon, außer den beiden. Miss Annabelle war zu Mrs. Ashton ins Schlafzimmer gegangen, um ihr ein Glas Milch zu bringen. Doch sie fand sie nicht im Zimmer. Dann sah Miss Annabelle sie draußen auf dem Balkon. Sie kletterte gerade über das Geländer und wollte in den fürchterlichen Abgrund hinabspringen. Miss Annabelle rannte auf den Balkon und griff nach Mrs. Ashton, um sie zurückzuhalten. Sie fing an zu schreien und flehte Mrs. Ashton an, sich nicht hinabzustürzen. Nein, Bibi, rief sie immer wieder. Nicht Bibi, bitte Bibi. Was? Bibi? Das ist aber ein seltsamer Name. Sie hieß ja eigentlich nicht Bibi, sondern Elizabeth. Bibi war nur ihr Kosename, als sie beide noch Kinder in England waren. Niemand, nicht einmal Mr. Ashton, kannte ihn. Ja, es ist Merkwürdig, was ein Mensch in einer derartigen Situation tut. Miss Annabelle zum Beispiel benutzte Mrs. Ashtons Kosenamen, als sie sie anrief. Dabei hatte sie sie seit Jahren nicht mehr so genannt. Ich kam als Erste auf den Balkon. Mrs. Ashton war bereits gesprungen. Die arme Miss Annabelle lag wie ein Häufchen Elend vor dem Geländer und wimmerte immer wieder: Nicht Bibi! Nein, Bibi! Arme Miss Annabelle. Ja, arme Miss Annabelle. Guten Morgen, Mädels. Guten Morgen. Oh, Miss Annabelle, Sie sollten nicht immer Ihr Frühstückstablett runtertragen. Das ist meine Arbeit. Ach was, Sie haben schon genug zu tun. Geben Sie es mir. Ich nehme es mit in die Küche. Miss Annabelle. Was gibt es denn, Ricky? Eine Dame möchte Sie sprechen. Hat sie dir gesagt, wie sie heißt? Mrs. Wall irgendwas. Mrs. Wall irgendwas ist aber ein komischer Name. Wo steckt sie denn? Auf der Terrasse. Soll ich sie hereinholen? Ja, tu das, Ricky. Ja, Annabelle! Meine Liebe. Mrs. Walworth, du lieber Gott, sind Sie es wirklich? Ein ziemlicher Schock, was? Nach all den Jahren. Ricky, geh wieder in den Garten. Ja, Miss Annabelle. Na, warte, mein Junge. Lass dich mal anschauen. Na, was für eine Ähnlichkeit. Elizabeth hat in deinem Alter genauso ausgesehen. Weißt du, Ricky, ich habe deine Mutter gehütet, als sie ein kleines Mädchen war. Wirklich? Ja. Und ich habe auch auf deine Miss Annabelle aufgepasst, wenn sie zu deiner Mutter zum Spielen kam. Damals gab es noch eine dritte Spielgefährtin, Lucinda. Elizabeth, Annabelle und Lucinda. Sind die Namen nicht hübsch? Ja. Du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich mich setze, Annabelle. Hast du die Sprache verloren? Wie wär's mit einem kleinen Sherry? Oder mit einem Gin Tonic ohne Eis? Ricky, lauf und stell dem Butler, er soll mir einen Gin Tonic ohne Eis bringen. Beim Tonic kann er ruhig sparen. Kannst du dir das merken? Sicher, aber wir haben keinen Butler. Was? Ein solches Haus und keinen Butler? Ich kann Mildred fragen. Sie ist unser Hausmädchen. Ja, das ist gut. Und nun zeig mal, wie schnell du laufen kannst, mein Junge. Annabelle. Meine Liebe. Du schaust noch immer aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Setz dich doch. Ist Mr. Ashton zu Hause? Er spielt Golf. Oh, wie schön. Dann können wir uns ja in Ruhe unterhalten. Du siehst übrigens erstaunlich gut aus für dein Alter, Annabelle. Wie alt bist du jetzt? 42 oder 43? Ich bin 31, was Ihnen kaum entfallen sein dürfte. Miss Walworth, Wieso sind Sie eigentlich in Amerika? Ich? Ich war mit einem Barsänger verheiratet. Ja, und da ich auch ein bisschen singen und tanzen konnte, bin ich mit ihm zusammen aufgetreten. Wir sind durch alle Nachtclubs getingelt. Von Liverpool bis Melbourne und schließlich in Amerika hängen geblieben. Harry ist vor ein paar Jahren gestorben und er hat mir fast nichts hinterlassen. Tja, und wo bleibt denn der Junge mit dem Gin? Wenn ich damals Elizabeth und dich nach einem Drink geschickt habe, da gab's keine Wummelei. Wenn ich so zurückdenke, dann kamst du mir nie wie ein Kind vor. Du warst eine recht unangenehme kleine Person. Elizabeth war die Hübsche, der die Jungen nachliefen, Lucinda die Fröhliche und du die Boshafte. Ein grässliches Kind. Aber dich mochte ich am liebsten. Mit dir gab es ja nie einen langweiligen Augenblick. Ah, da kommt ja mein Drink. Bitte. Vielen Dank, meine Liebe. Mildred, das ist Mrs. Walworth. Wir kennen uns aus London. Mrs. Walworth ist Engländerin wie ich. Ich hoffe, der Drink ist zurecht, Mrs. Walworth. Das ist vorzüglich, genau die richtige Mischung. Nein, lassen Sie die Ginflasche ruhig hier. Ich bediene mich schon selber. Ja, bitte sehr. Ja, Annabelle, können wir hier ungestört reden? Ich meine, ohne Zuhörer. Warum? Ich verstehe nicht. Wirklich nicht? Bibi? Bist du ganz sicher? Bibi? Woher? Das erzähle ich dir alles. Aber vielleicht sind wir in deinem Schlafzimmer ungestörter. Oder teilst du inzwischen sein Bett? Nein, wegen des Jungen hast du bestimmt dein eigenes Zimmer. Kommen Sie. Also raus mit der Sprache. Nur keine Eile, meine Liebe. Ich genieße diesen Besuch so sehr. Das ist also dein Zimmer. Fantastisch. Aber du musst es dir wohl verdient haben. Du rechnest doch damit, dass dies eines Tages alles dir gehört, nicht wahr? Das Haus und natürlich Mr. Ashton. Was für ein befriedigendes Gefühl muss es für dich sein, das alles der armen Elizabeth weggenommen zu haben. Vom Fenster aus hat man ja eine großartige Aussicht in die Schlucht. Die ist ziemlich tief, was? Wie günstig für dich, meine Liebe. Und wie ungünstig für Elizabeth. Was ist das für ein düsteres Gebäude da am anderen Ufer? Was soll das Gerede? Sieht fast wie ein Gefängnis aus. Es ist das Sing Sing Zuchthaus. Welch passende Aussicht. Eine ständige Mahnung, vorsichtig zu sein. Nun reden Sie schon endlich. Tja, dann will ich mal auspacken. Ich höre gelegentlich noch was von Lucinda Marsh, obgleich ich nur ein Jahr dort in Stellung war, nachdem ich von Elizabeth wegging. Aber sie schreibt mir noch immer. Wie anhänglich. Tja, das ist sie. Durch sie erfuhr ich von Elizabeths tragischem Ende, dass du aber weiter das Haus versorgst. In meiner Harmlosigkeit dachte ich mir nichts dabei, jedenfalls nicht bis letzte Woche. Da traf ich nämlich in Pittsburgh eine Frau, an die du dich vielleicht noch erinnerst. Mrs. Turner. Mrs. Turner? Ja. Sie war Köchin hier im Haus. Sie erzählte mir ein paar Details über Elizabeths Tod, von denen Lucinda natürlich keine Ahnung hatte. Ach, zufällig habe ich nämlich einen Brief von ihr hier. Hört zu, was sie schreibt. Und grüß Bibi besonders herzlich von mir. Es muss für Mr. Ashton ein großer Trost sein, dass sich Bibi um alles kümmert. Ich kann mir vorstellen... Das genügt. Ich fand Lucindas Briefstil noch nie gut. Naja, es ist ein langweiliger Brief. Bis auf eine Kleinigkeit. Mr. Ashton und alle anderen, einschließlich der Polizei, glauben, dass Bibi Elizabeths Kosenamen aus der Kindheit war. Und dass du sie angefleht hast, nicht hinunter zu... Nähere Erklärungen sind überflüssig. Sicher, Bibi. Hören Sie auf, mich so zu nennen. Selbstverständlich werde ich den Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Es sei denn, es erweist sich als notwendig, weil du meine bescheidenen Wünsche nicht erfüllst. In diesem Falle werde ich gewisse Briefe Lucindas an Mr. Ashton und an die Polizei schicken. Übrigens habe ich die Briefe sehr sorgfältig und außerhalb deiner Reichweite versteckt. Du kannst dir also alle Versuche sparen. Sie scheinen ein besonderes Talent für solche Dinge zu haben. Ja, nun, man muss sich ja absichern, nicht? Sie haben wohl schon Erfahrung. Nein, aber wenn man älter wird, möchte man ein bisschen Sicherheit. Du kannst es als meine Altersversorgung bezeichnen. Ich möchte mich mit einem ausreichenden Einkommen zur Ruhe setzen und nur noch ein bisschen für wohltätige Zwecke arbeiten. Wohltätigkeit, ausgerechnet Sie. Was erwarten Sie eigentlich von mir? In Anbetracht unserer langen Bekanntschaft mache ich dir ein Sonderangebot. Was kann ich mir vorstellen? Ich würde mit $50 pro Woche auskommen, bei einer Abschlagszahlung von 5.000. Sind Sie verrückt? Und einen Rückflugschein nach London, natürlich erster Klasse. Ich habe Heimweh nach meinen alten Freunden dort. Wo soll ich denn 5.000 auftreiben? Ich kenne mich zufällig mit deinen Finanzen ganz gut aus. Lucinda hat mir von deiner Erbschaft geschrieben, ein Onkel, nicht wahr? Ich gebe Ihnen 2025 pro Woche. Oh, du machst es dir aber billig, Annabelle. Ist dir deine Zukunft so wenig wert? Wenn ich es mir recht überlege, dann brauche ich Ihnen überhaupt nichts zu geben. Sie würden es nicht wagen, mich zu beschuldigen. Meinst du, meine Liebe? Aber du irrst dich. Es wäre mir ein Vergnügen. Miss Annabelle. Aber Ricky, man rennt doch nicht in ein Zimmer, ohne anzuklopfen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Daddy nach Hause gekommen ist. Danke, Ricky. Ich komme gleich. Und nun ab mit dir, Ricky. Ich hatte gehofft, Sie loszuwerden, bevor Charles zurückkommt. Sie werden ihn nur kurz begrüßen und dann den Zug um 11.55 Uhr nehmen. Ich fahre Sie zum Bahnhof. Tja, das klingt ja fast, als wolltest du über mich verfügen. Das tue ich auch. Sie werden sich diesen lächerlichen Erpressungsplan aus dem Kopf schlagen. Es wird Ihnen nicht gut bekommen, sich mir in den Weg zu stellen. Kommen Sie jetzt mit runter. Hallo. Hallo, Charles. Das ist Mrs. Walworth, eine alte Bekannte aus England. Mrs. Walworth? Ja, ich erinnere mich. Elizabeth hat mir viel von Ihnen erzählt. Sie waren doch Ihre Kinderfrau. Stimmt. Und wir verbrachten glückliche Jahre in London, wir drei. Nicht wahr, Annabelle? In ein paar Tagen fahre ich wieder nach England zurück. Ach, ich musste einfach meine Reise unterbrechen, um Annabelle noch einmal zu sehen und Elizabeths kleinen Jungen kennenzulernen. Gehen wir, Mrs. Walworth, sonst versäumen Sie noch den Zug. Ach, Annabelle, du wolltest mir doch einen Scheck ausschreiben, erinnerst du dich? Nur für die Sachen, die ich dir aus London schicken soll. Ich habe mein Scheckheft in der Handtasche. Ich stelle ihn am Bahnhof aus. Vielleicht wird es dann knapp mit der Zeit. Was macht es schon für einen Unterschied, ob ich es hier oder am Bahnhof tue? Ach, hier liegt ja deine Handtasche. Auf dem Schreibtisch. Hm? Das ist doch deine, Annabelle, ja? Ja, aber... Komm, stell dich nicht an und schreib den Scheck aus. Ja, Mr. Ashton, Annabelle war schon immer ein eigensinniges Mädchen. Wir hatten einen Kosenamen für sie. Alle drei Mädchen hatten ihre Spitznamen, ja. Lucinda war immer fröhlich. Wir nannten sie Sonny, ja. Elizabeth hieß... wie hieß sie nur? Ach, gleich wird es mir wieder einfallen. Ach ja! Mrs. Walworth, müssen wir denn Mr. Ashton mit unseren Kindheitserinnerungen langweilen? Ich dachte, es interessiert ihn vielleicht. Hier ist der Scheck. Danke, meine Liebe. Ich wusste doch, du bist ein kluges Mädchen, Annabelle. Mitch und Tom geben am Wochenende eine Gartenparty, sozusagen als Begrüßungsfeier für Sie, Charles. Sie haben Ihre alten Freundin nun wirklich lange genug vernachlässigt. Tut mir leid, Annabelle, aber ich fliege Freitag wieder nach Hollywood. Freitag schon? Mhm. Oh nein, Charles. Ricky hat sich so darauf gefreut, dass Sie jetzt ein bisschen Zeit für ihn haben, nachdem Sie so lange in Kalifornien waren. Sie sagten doch, der Bau des Fernsehstudios sei abgeschlossen. Meine Arbeit dort ist erledigt, ja. Ich fliege dieses Mal auch nicht aus beruflichen Gründen nach Hollywood, sondern... Ja? Ich werde wieder heiraten, Annabelle. Gratuliere, Charles. Kenne ich Sie? Sicher haben Sie schon von ihr gehört. Es ist Connie Barnes. Der berühmte Filmstar? Wir haben uns in einem Studio kennengelernt. Weiß Ricky schon davon? Nein, ich möchte, dass er am Freitag mit nach Hollywood fliegt. Er soll Connie kennenlernen, bevor wir heiraten. Ich hab's mir überlegt, Charles. Ich werde dich nicht heiraten. Und warum nicht, Connie? Liebst du mich nicht mehr? Doch, Charles, das ist es nicht. Aber ich tauge einfach nicht zur Ehefrau und zur Mutter schon gar nicht. Wenn es wegen Ricky ist, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Er betet dich an. Auf dem ganzen Weg zum Hotel hat er nur von dir gesprochen. Er ist sogar in deinen Hund vernarrt. Ach, Charles, alle Kinder mögen Hunde. Und Joe ist ein besonders netter Hund. Aber wart's nur ab, ob Ricky mich auch noch anbetet, wenn ich ihm zu Hause befehle, seinen Spinat zu essen oder ins Bett zu gehen. Liebling, ich kann gut verstehen, dass du etwas nervös bist. Natürlich ist es nicht leicht, plötzlich einen fremden, neunjährigen Jungen zu haben. Pass auf, Annabelle soll einfach noch eine Weile bei uns bleiben und dir helfen. Das tut sie gern. Sie hat es nicht so furchtbar eilig, wieder nach London zu kommen. Mit Annabelle ist es vielleicht auch nicht so einfach, wenn sie mich noch nicht leiden kann. Annabelle? Nein. Sie ist nicht der Typ, irgendjemand oder irgendetwas nicht leiden zu können. Sie ist ein so liebenswürdiger und hilfsbereiter Mensch, dass du ganz sicher mit ihr auskommen wirst. Connie. Ja? Komm, heiraten wir so schnell möglich. Mrs. Walworth. Guten Tag, Mildred. Ja, Sie sehen ja so überrascht aus. Ich dachte, Sie wollten nach England fahren. Miss Annabelle sagte... Ja, da war ich auch, meine Liebe. Aber jetzt bin ich wieder da. England hat mich enttäuscht. Ist Annabelle in der Nähe? Sie haben sie knapp verfehlt, Mrs. Walworth. Sie ist mit Ricky in der Stadt. Falls Miss Annabelle sie erwartet hat, dann vergaß sie, mir Bescheid zu sagen. Aber nein, das hat sie nicht. Ich habe mich so plötzlich entschlossen, dass ich noch immer ganz außer Atem bin. Ja, möchten Sie nicht hereinkommen und sich einen Augenblick ausruhen? Ja. Aber wirklich nur einen Augenblick, ja? Ist Mr. Ashton noch auf Reisen? Ich las in der Zeitung, dass er nach Mexico City musste. Ja, da ist er auch noch. Ah. Und Mrs. Ashton? Sie fliegt zu ihm, sobald sie hier ihren Film abgedreht hat. Nächste Woche, glaube ich. Filmt sie heute auch? Nein, am Sonntag nicht. Mhm. Sie ist zu Hause und hat sich hingelegt. In letzter Zeit ging sie nicht besonders. Oh, was fehlt ihr denn? Sie leidet an Schlaflosigkeit. Ich glaube, Mrs. Ashton kommt herunter. Hoffentlich habe ich sie nicht mit meinem Klingeln aufgeweckt. Ach, ich wusste gar nicht, dass wir Besuch haben. Das ist Mrs. Walworth. Sie wollte zu Miss Annabelle. Ihren Namen habe ich schon gehört. Sie waren Annabelles Kinderfrau, nicht wahr? Eigentlich Elizabeth. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen, Mrs. Ashton? Sehr gern, Mildred. Möchten Sie auch einen, Mrs. Walworth? Nein, nein. Vielen Dank, meine Liebe. Ich werde jetzt gehen. Wo wohnen Sie, Mrs. Walworth? Ach, gleich hier im Dorf, in der Colonial Inn. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Oh, vielen Dank, aber ich gehe lieber zu Fuß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mrs. Ashton, und gute Besserung. Woher wissen Sie? Mildred erzählte mir, dass es Ihnen nicht gut geht. Ich schlafe zurzeit nicht besonders, das ist alles. Ja, ja, ja, Sie sehen wirklich etwas blass aus. Waren Sie schon beim Arzt? Ja, Annabelle bestand darauf. Sie schickte mich zu demselben Arzt, der auch Sie behandelt hat. Ach, Annabelle war krank? Es ist schon eine Weile her. Sie hatte sich etwas überarbeitet. Der Arzt verschrieb ihr ein Stärkungsmittel, das gut geholfen hat. Die Schlaftabletten, die er mir verordnet hat, wirkten dagegen überhaupt nicht. Nehmen Sie sie auch regelmäßig? Ja, jeden Abend. Annabelle passt auf wie ein Wachhund. Oh ja, die gute Annabelle, nicht? Sagen Sie, haben Sie eigentlich schon früher unter Schlaflosigkeit gelitten? Nein, noch nie. Mr. Ashton macht sich sicher Sorgen um Sie. Ach, er weiß nichts davon. Und so wichtig ist es auch nicht, dass er damit behelligt werden muss. Ach, es fing wohl erst nach seiner Abreise an, was? Ja. Der Kaffee, Mrs. Ashton. Mhm. Danke, Mildred. Möchten Sie nicht doch eine Tasse mittrinken, Mrs. Walworth? Vielen Dank, meine Liebe. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. Annabelle! Annabelle! Wo sind Sie? Meine Liebe, deine Stimme klingt so wild, dass ich es dir noch nicht sagen sollte. Mein Gott, wo sind Sie? In der Laube. Beruhige dich erst mal, dann komm her. Zum Teufel, was wollen Sie hier, Mrs. Walworth? Wir hatten doch ausgemacht, dass Sie in England bleiben. Auch in England gibt es Zeitungen. Und als ich las, dass Mr. Ashton wieder geheiratet hatte, aber nicht dich, flog ich sofort hierher. Ich verstehe immer noch nicht, warum. Vorahnungen, meine Liebe. Jetzt weiß ich, wie recht ich hatte, herzukommen. Du hast es doch wieder vor, Annabelle. Du willst sie loswerden, nicht wahr? Sie sind ja verrückt. Keineswegs, meine Liebe. Ich wusste schon eine Stunde nach meiner Ankunft, was du ausgeheckt hast. Für mich war deine Abwesenheit natürlich ein Glücksfall. So konnte ich ungestört mit Mildred reden und mit Conny. Das ist doch absurd. Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie eine Ahnung haben. Nein, selbstverständlich sind Sie völlig ahnungslos. Da hast du recht. Sie wissen nichts und schöpfen auch keinen Verdacht. Aber ich brauche nur zwei und zwei zusammenzuzählen. Du hast vor, Conny aus dem Weg zu räumen. Und zwar noch ehe sie zu Mr. Ashton nach Mexiko fliegt. Das ist doch alles Unsinn. Seit Mr. Ashton abgereist ist, leidet Conny zum ersten Mal in ihrem Leben unter Schlaflosigkeit. Merkwürdig, nicht? Kurz vorher fühlst du dich so abgespannt, dass du dir ein Stimulanzmittel verschreiben lässt. Na und? Ich war überarbeitet. Oh, du glaubst doch nicht, dass ich das schlucke. Ausgerechnet du, Annabelle, brauchst was zum Anregen. Verrate mir nur, mein Liebe, wie hast du Conny überhaupt dazu gebracht, sie zu nehmen? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie eigentlich reden. Oh, doch. Du weißt sehr genau, was ich meine. An Connys Schlaflosigkeit bist nur du schuld. Und zwar mit deinen Aufputschpillen, die dir der Arzt verordnet hat. Es war für dich ein leichtes, jeden Abend ihren Schlaftrunk vorzubereiten und ihn kräftig mit Stimulanzien anzureichern, anstatt die Schlaftabletten drin aufzulösen. Arme Conny kommt immer mehr mit den Nerven herunter. Alle machen sich Sorgen. Und obgleich es natürlich ein Schock ist, wenn sie dann zufällig eine Überdosis einnimmt, wird niemand an der Todesursache zweifeln. Hast du schon genügend Schlaftabletten für die Überdosis auf die Seite gebracht? Der Plan ist wirklich genial. Aber du wirst ihn nicht ausführen. Wer sollte mich daran hindern? Ich, meine Liebe. Ausgerechnet sie. Ja, ich verbiete es dir. Nun, du musst doch etwas Verständnis für meine Lage aufbringen, Annabelle. Ich habe hier eine sehr gute Sache laufen. Ein angemessenes Einkommen, Sicherheit für meine Zukunft. Ich kann einfach nicht zusehen, dass du das alles in Gefahr bringst. Schade, dass Sie nicht mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Komm, komm, sei nicht so verbittert. Glaub mir, es hätte nicht geklappt. Der Selbstmord von Elizabeth, ja. Aber dass sich Mr. Ashtons zweite Frau nach ein paar Monaten auch das Leben nimmt? Nein, Polizei wird jetzt hellhörig. Tut mir leid, Annabelle. Ich weiß, wie verrückt du nach Charles bist und wie du sie hassen musst. Ich hasse sie überhaupt nicht. Aber wenn mir jemand das wegnimmt, was mir gehört... Und in deinen Augen gehört er dir. Genauso, wie du es damals mit Elizabeths Puppe gemacht hast. Du hast sie gestohlen und versteckt, weißt du noch? Und du findest noch immer nichts dabei. Schlechtes Gewissen, hä? Zwei Worte, die du nicht kennst. Ach, hören Sie doch auf. Erpressung ist auch nicht gerade ein feines Gewerbe. Man muss für sein Alter vorsorgen. Und deshalb verhindere ich auch, dass du deinen Plan durchführst. Na schön. Sie gehen also nach England zurück und... Aber nein, Annabelle. Ich gehe nicht nach England zurück. Ich kann dich von dort aus nicht im Auge behalten. Und das muss ich. Auf dich ist kein Verlass. Ich habe heute Nachmittag ein entzückendes Häuschen gemietet. Nur ein paar Minuten von hier. Sie haben doch nicht etwa vor, sich hier niederzulassen. Oh doch, genau das. Ein wirklich nettes Häuschen mit einem hübschen Garten. Leider ist die Miete etwas teuer. Mit 50 in der Woche kann ich unmöglich auskommen. Mehr kann ich Ihnen nicht geben. Sind das da drüben nicht die Umrisse von Sing Sing? Von hier aus kann man überhaupt nicht sehen. Aber du verstehst schon, meine Liebe. Ich dachte an 100 pro Woche. 100? Unmöglich. Das glaube ich nicht. Besuch mich doch morgen mal. Ich werde am Vormittag einziehen. Und vergiss das Geld nicht. Noch etwas, Annabelle. Ich möchte, dass Conny Barnes heute Nacht gut schläft. Heute und alle weiteren Nächte. Ich werde sie morgen anrufen und mich nach ihrem Befinden erkundigen. Ich kann dir nur wünschen, dass ihre Antwort dann die richtige ist. Mildred? Ja, Miss Annabelle? Ich habe gerade gesehen, dass die Außentüren des Safes offen stehen. Haben Sie heute da drin Staub gewischt? Im Safe? Ich meine die Stahlkammer hinter der Bücherwand, in der wir Pelze aufbewahren. Nein, Miss Annabelle. Außerdem, wie hätte ich denn die Stahlkammer öffnen können? Die Innentür hat doch ein Kombinationsschloss. Und nur Mr. Ashton und Sie kennen die Zahlenreihe. Naja, vielleicht funktioniert das Schnappschloss der Außentür nicht mehr. Und Sie sind von alleine aufgegangen. Ich werde es mir gleich nochmal ansehen. Komisch. Die Innentür ist ja nur angelehnt. Da muss doch jemand... Ricky, du? Oh, Miss Annabelle! Was machst du da in der Stahlkammer? Komm da sofort raus! Ich wollte doch nur Joe holen. Er ist einfach da reingelaufen, wissen Sie? Komm, Joe, komm! Schwindel nicht, Ricky. Seit wann kann ein Hund ein Kombinationsschloss öffnen? Vielleicht hat Mildred... Oh nein, mein Freund. Du hast die Stahlkammer geöffnet. Du hast in meinem Schreibtisch gestöbert und dabei die Kombination entdeckt, nicht wahr? Ja. Es ist sehr ungezogen, in andere Leute Sachen herumzuschnüffeln. Ich habe eine Briefmarke gesucht für die Postkarte an Daddy. Du hättest mich darum bitten können. Ja, Miss Annabelle. Ricky, versprich mir, dass du nie wieder diese Stahlkammer öffnest. Es ist sehr gefährlich. Wenn du da drin eingeschlossen worden wärst, wärst du erstickt. Aber ich konnte ja gar nicht eingeschlossen werden. Da müsste doch jemand von außen an der Kombination drehen. Und wer würde das tun, ohne zuerst hineingesehen zu haben? Unfälle können immer passieren. Dann würde ich eben wie verrückt schreien. Das würde wenig nützen. Die Stahlkammer ist absolut schalldicht. Wenn die Tür zufiele, würde kein Mensch deine Hilfeschreie hören. Und in ein paar Stunden wärst du erstickt. Begreifst du, Ricky? Nichts darf man machen. Du kannst doch überall spielen. Ja, aber in der Stahlkammer macht es mir Spaß. Darf ich wenigstens die Kombination manchmal einstellen, wenn Sie in der Nähe sind? Miss Annabelle! Was hast du gesagt? Ob ich manchmal mit der Kombination spielen darf, wenn Sie im Zimmer sind. Vielleicht, wir werden sehen. So, und jetzt spiel mit Joe im Garten. Absolut schall- und luftdicht. In ein paar Stunden wäre man erstickt. Erstickt. Das finde ich aber nett, dass Sie mich besuchen, Annabelle. Ich kann nicht lang bleiben, Mitch, aber ich musste die Neuigkeit einfach loswerden. Neuigkeit? Ja, ich möchte, dass Sie und Thomas als Erste erfahren. Sie gehören doch zu den ältesten Freunden von Charles und Elizabeth und damit auch zu meinen. Mitch, ich fahre heim. Sie wollen nach England zurück? Ja, ich war schon viel zu lange weg. Langsam habe ich Heimweh. Kommt der Entschluss nicht ziemlich plötzlich? Nein, eigentlich nicht. Ich denke schon lange daran. Vor Charles' Heirat wollte ich sie nicht im Stich lassen, aber nun ist doch alles anders. Jetzt kann Conny den Haushalt übernehmen. Ja, ich sollte mich mit Ihnen freuen, Annabelle, aber ich finde es sehr schade, dass Sie uns verlassen. Wann wollen Sie denn fahren? Ich komme gerade vom Reisebüro. Man wird für mich die erstmögliche Passage ab Mitte August buchen, auf einer der Queens. Ja, aber da sind Sie ja nur noch knapp einen Monat hier. Ja, Mitch, ich werde euch alle schrecklich vermissen. Haben Sie schon mit Charles und Conny darüber gesprochen? Nein, sie kommen ja erst nächste Woche aus Mexiko zurück. Bis dahin werde ich noch warten. Für dich. Eine Überraschung? Ja, Conny kommt Ende der Woche heim. So bald schon? Ich dachte, sie würden das nächste Woche zurückkommen. Dein Vater wird es auch nicht früher schaffen. Conny kommt allein. Nur Conny? Warum denn? Sie muss noch ein paar Szenen ihres Films wiederholen. Wenn sie hier ist, musst du wieder sehr brav sein. Ich weiß doch, sie sagen es ja immer. Na, so schlimm ist es doch nicht. Solange Conny New York filmt, kannst du wie immer herumtollen. Aber wenn sie zu Hause ist und ihren Text lernt, dann musst du leise sein. Ich weiß, sie haben es mir schon gesagt. Wirst du auch daran denken, mein Lieben? Wenn sie zu Hause ist, gehe ich nur auf Zehenspitzen. Sie merkt gar nicht, dass ich da bin. Ich weiß, wie schwer es für dich ist, Regie. Ich will es dir erklären. Interessiert mich nicht. Weißt du, Conny ist Kinder nicht gewöhnt. Sie ist eine Schauspielerin und Schauspielerinnen sind nicht wie richtige Mütter. Richtige Mütter wissen, dass Kinder eben manchmal laut sind. Aber bei Conny musst du lernen, leise zu sein. Da kannst du nicht wie vorhin mit Indianergeheul durchs Haus toben. Du musst dich gut benehmen und ihr ein bisschen aus dem Weg gehen. Es ist genauso mein Haus. Ja, Liebling, aber... Noch mehr, ich war schon vorher da. Mit Conny ist es eben etwas anders als früher. Es war alles so prima, bevor sie gekommen ist. Ich habe Ihnen einen Scotch gemacht, Conny. Danke, Annabelle. Das ist jetzt genau das Richtige. Ich kann mir vorstellen, wie müde Sie sein müssen. Ach, das bin ich auch. Der Flug war ziemlich anstrengend. Conny, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich werde Sie bald verlassen. Ich fahre nach England zurück. Sie werden uns sehr fehlen, Annabelle. Sie wissen doch, wie dankbar wir Ihnen für alles sind, was Sie für uns getan haben. Fliegen Sie nach London? Nein, ich fahre am 22. mit der Queen Mary. Oh, schon so bald? Es sind noch fast 3 Wochen. Sagen Sie bitte Charles Bescheid, wenn Sie mit ihm telefonieren. Ja, er wird mich bald anrufen. Noch etwas, Conny. Ja? Ich habe es Ricky noch nicht gesagt. Für ihn kann es ein bisschen schwierig werden. Das klingt vielleicht überheblich, aber... Nein, keineswegs, Annabelle. Ricky hängt sehr an ihn. Naja, er hat sich an mich gewöhnt und es kann sein, dass ihm die Trennung nicht leicht fällt. Ich würde es ihm sehr gern selbst sagen. Aber natürlich. Ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, wie ich es ihm sagen soll und wann. Besonders wann. Sie werden schon den richtigen Zeitpunkt wählen, Annabelle. Ja, hoffentlich. Annabelle, Ricky ist mir so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, so merkwürdig vorgekommen. Jedenfalls war er über meine Rückkehr nicht sonderlich erfreut. Das bilden Sie sich ein, Conny. Nein, er war so kühl und reserviert. Ganz anders als vor meiner Abreise. Vielleicht hat er es Ihnen übel genommen, dass Sie seinen Vater nicht mitgebracht haben. Außerdem kann man von einem Jungen seines Alters wahrscheinlich nicht so viel offen gezeigte Zuneigung erwarten. Lassen Sie ihm ein wenig Zeit. Soll ich rangehen? Lassen Sie nur, Annabelle, das wird Charles sein. Ich nehme das Gespräch vom anderen Apparat in meinem Zimmer. Ich muss es trotzdem hören. Es klappt schon wieder alles nicht. Ich kann am Freitag doch noch nicht kommen. Oh nein, Charles, das ist wirklich... Sei nicht traurig, Liebling. Am Montag bin ich wahrscheinlich fertig und dann... Er kommt also nicht. Hallo Mitch, hier ist Annabelle. Hallo Annabelle. Ich weiß, der Termin ist sehr kurzfristig, aber hätten Sie und Tom am Samstag Zeit? Ja, das haben wir. Charles kommt am Freitag aus Mexiko zurück und da dachte ich an eine kleine Begrüßungsfeier. Oh, wir kommen sehr gern. Sagen wir um 7:30? Gut. Dann bis Samstag, Mitch. Conny, ich habe heute etwas furchtbar Impulsives getan. Als ich aufwachte, beschloss ich, eine Abendgesellschaft zu geben. Ich habe Mitch und Tom Allen und die Gordons für Samstag eingeladen. Es soll eine Begrüßungsfeier für Charles werden. Diesen Samstag, Annabelle? Ja. Hoffentlich ist das Wetter schön, dann können wir Cocktails auf der Terrasse servieren. Ach, wie dumm. Ich hätte Ihnen heute früh eine Nachricht hinterlassen sollen. Charles kommt am Freitag noch nicht nach Hause. Er kommt nicht? Aber ich entsinne mich genau, dass Sie gesagt... Schon, aber er hat noch so viel zu tun, dass er erst am Montag zurückfliegen kann. Oh, was machen wir jetzt? Abzusagen wäre ziemlich peinlich. Lassen wir es bei der Einladung. Wir rufen Charles einfach an und jeder kann mit ihm sprechen. Ja, das ist eine glänzende Idee. Ricky! Ricky, ich möchte, dass du um 6:30 ein Bad nimmst. Warum denn, Miss Annabelle? Ich möchte, dass du um 7:00 sauber gewaschen und angezogen bist. Du bist nämlich heute zu einer Dinnerparty eingeladen. Muss das sein? Ich dachte, du würdest dich freuen. Ach, ihr esst immer so spät. Da bin ich ja halb verhungert. Wir werden 7:58 mit dem Essen beginnen, das verspreche ich dir. Und du wirst am oberen Ende des Tisches sitzen, auf dem Platz deines Vaters. Wirklich? Ja, mein Liebling. Oh, es ist ja schon 4:00. Zeit, Conny vom Zug abzuholen. Setz dich schon in den Wagen, Ricky. Ich hole nur noch meine Tasche. Warum muss ich mitkommen, Miss Annabelle? Gleich wird das Baseballspiel im Fernsehen übertragen. Tut mir leid, aber Conny wäre sicherlich traurig, wenn du nicht mit zum Bahnhof kämst. Wahrscheinlich versteht sie nicht viel vom Baseball. Aber die Mets spielen! Bitte, Miss Annabelle, zwingen Sie mich nicht! Mach es mir nicht schwerer, als es ist. Du willst doch nicht, dass Conny dich für ungezogen hält, oder? Das ist mir gleich, was sie denkt. Nun reicht's aber, Ricky. Ich wollte dir vorschlagen, das Spiel im Autoradio anzuhören, aber das hast du nicht verdient, also kein Radio. Vielleicht lernst du dann, wie man sich Conny gegenüber benimmt. Ich habe Ihren letzten Film gesehen, Conny, und der hat mir ausgezeichnet gefallen. Danke, Tom. Ein wunderbarer Wein, Annabelle. Tja, der Keller der Ashtons ist einer der besten an der Ostküste. Da unten liegen noch Flaschen aus der Zeit von Charles' Großvater. Ich habe in diesem Haus einmal einen Port getrunken. Guten Abend. Ricky, das ist aber eine Überraschung. Ich darf heute auf Daddys Platz sitzen, Miss Annabelle hat's gesagt. Du kommst ein bisschen spät, Liebling. Wir sind schon beim Hauptgang. Ich sollte ja unbedingt diese blöde Krawatte umbinden. Das dauert zu lange. Macht ja nichts, Ricky. Setz dich hin und lass dir's schmecken. Also, dieser Lammbraten, Annabelle, einfach himmlisch. Bevor Sie nach London abreisen, müssen Sie mir unbedingt noch das Rezept verraten. Sehr gern, Mitch. Fahren Sie mit der Queen Elizabeth oder mit der Queen Mary? Mit der Queen Mary. Sie gehen fort, Miss Annabelle? Nach London? Oh, Ricky, Liebling. Nein, das können Sie nicht. Ich lasse dich nicht allein, Ricky. Conny ist da und... Nein, Sie können nicht wegfahren und mich mit ihr allein lassen. Nicht mit ihr. Ricky. Sie können nicht gehen, Miss Annabelle. Das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Conny, es tut mir furchtbar leid. Es war meine Schuld. Ich wollte es Ricky sagen, dass ich fortgehe, es ihm vorsichtig beibringen, das wissen Sie doch. Ich hätte ihn nicht mit auf die Party gehen lassen sollen, ehe ich ihm Bescheid gesagt hatte. Aber irgendwie vergaß ich es. Können Sie mir verzeihen, Conny? Es war nicht Ihre Schuld. Nein, wirklich, Conny. Entschuldigen Sie mich bitte. Joe! Joe! Guten Tag, Mrs. Ashton. Ah, guten Tag, Mrs. Walbus. Sie haben sich ja so hübsch gemacht. Ich bin in der Stadt mit Freunden verabredet und anschließend gehen wir ins Theater. Oh, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Danke. Sie haben nicht zufällig meinen kleinen Hund gesehen? Nein, leider nicht. Ach, seit dem Mittagessen treibt er sich herum. Na, wird schon wiederkommen. Wissen Sie, wo ich Annabelle finde? Sie hat mich zum Tee eingeladen. Vor ein paar Minuten saß sie noch hier auf der Terrasse. Sie macht sich eine Liste von all den Dingen, die sie noch vor ihrer Abreise erledigen will. Was? Vor ihrer Abreise, sagen Sie? Wo fährt sie denn hin? Sie verlässt uns, Mrs. Walworth. Sie will nach England zurück. Bitte entschuldigen Sie mich, ich muss den Hund suchen. Na, das ist ja eine Überraschung. Was ist eine Überraschung? Ich habe gerade von Conny erfahren, dass du zurück nach London willst. Ihnen entgeht wenig, meine liebe Mrs. Walworth. Ich habe gar nichts dagegen, dass du gehst. Es freut mich, wenn du allmählich begreifst, dass du hier auf verlorenem Posten kämpfst. Du kannst nichts tun, um Charles zu bekommen. Gar nichts. Aber bevor... Psst, leise. Da kommt Ricky. Wo willst du denn hin, Ricky? In den Garten. Nein, du bleibst hier. Ich weiß genau, was du vorhast. Du rennst weg, damit du dich von Conny nicht verabschieden musst. Komm sofort zurück. Ach, Miss Annabelle. Du hast versprochen, zu Conny nicht mehr ungezogen zu sein. Ja, ja. Keine Spur von Joe. Der Hund ist wie vom Erdboden verschwunden. Sicher treibt er sich irgendwo herum. Machen Sie sich keine Gedanken. Sie sehen wunderbar aus, Conny. Dieses Kleid müssen Sie unbedingt anziehen, wenn Sie mit Charles am Samstag nach Long Island fahren. Du fährst mit Daddy am Samstag weg? Ja, Ricky. Aber diese Woche ist doch Jahrmarkt. Daddy geht immer am Samstag mit mir hin. Dann wird er dich eben an einem anderen Tag mitnehmen. Nein, der Todessprung ist nur am Samstag. Das habe ich nicht gewusst, Ricky. Vielleicht können wir es einrichten. Aber nein, diese Einladung am Samstag ist beruflich wichtig für Charles und natürlich werden Sie hinfahren. Ricky wird das schon einsehen. Also gut, dann möchte ich mich jetzt verabschieden. Viel Spaß, Conny. Danke, Annabelle. Das wünsche ich Ihnen auch, Mrs. Ashton. Ricky! Ricky, Conny will gehen. Was sagt man? Wiedersehen. Wiedersehen, Ricky. Oh, wirklich, Ricky, wie konntest du nur so unfreundlich zu Conny sein? Ich wollte, sie würde für immer verschwinden. Was soll das heißen? Nichts macht mir Spaß, wenn sie da ist. Ricky, wenn du aufhörst zu weinen, darfst du etwas für mich tun, das dir sicher Spaß macht. Was denn? Ich möchte in der Stahlkammer noch ein paar Dinge aufbewahren und du könntest sie für mich öffnen. Oh ja, Miss Annabelle. Schon lange her, dass du es das letzte Mal getan hast, nicht wahr? Ja. Ricky, du hast doch erst heute Morgen daran herumgespielt, oder? Nur ein bisschen. Na schön, dann lauf und mach sie schon auf. Vielen Dank, Miss Annabelle. Wie kann man nur so bösartig sein? Dir ist jedes Mittel recht, um Conny zu verletzen. Du hast den Jungen gegen sie aufgehetzt. Und ich muss zugeben, du hast ganze Arbeit geleistet. Er kann sich ausstehen. Seien Sie mal still. Was ist denn? Das werden Sie gleich merken. Miss Annabelle. Ricky, was hast du denn? Es ist Joe. Was ist mit Joe? In der Stahlkammer. Drin liegt er. Bleiben Sie bei Ricky, Mrs. Walworth. Ich sehe mal in der Stahlkammer nach. Ja, es ist Connys kleiner Hund. Er ist tot, nicht wahr? Ja, Ricky. Wie ist das denn passiert? Wie konnte Joe da hineinkommen? Du armes Kind. Du weißt wohl gar nicht, was du angerichtet hast. Was denn, Miss Annabelle? Du hast die Stahlkammer ohne Erlaubnis geöffnet. Du hast die Tür eine Weile offen gelassen und da ist der Hund hineingelaufen. Nein, ich habe ihn nicht hineinlaufen sehen. Natürlich hast du ihn nicht hineinlaufen sehen. Du hast es ja auch nicht absichtlich getan. Es war ein Unfall. Aber trotzdem bist du schuld daran. Was werden sie mit mir machen, Conny und Daddy? Ich weiß nicht, Ricky. Auf jeden Fall werden sie sehr böse mit dir sein. Ich wollte es nicht. Meinst du, das werden sie dir glauben? Dein Vater weiß, dass du Conny nicht magst. Ich fürchte, er wird vielleicht denken, du hättest es absichtlich getan. Nein, es war ein Unfall. Sie werden es ihnen doch sagen, Miss Annabelle. Ob das was nützen wird, mein Liebling? Helfen Sie mir, Miss Annabelle, helfen Sie mir. Ja, aber wie, Ricky? Was kann ich tun? Also gut, ich habe dich ja noch nie im Stich gelassen. Auf deine Miss Annabelle hast du dich doch immer verlassen können. Ja. Darum helfe ich dir auch jetzt. Warte, ich weiß... Wir werden Ihnen nicht sagen, dass Joe in der Stahlkammer eingeschlossen war. Denn sonst werden Sie ja wissen, dass du es getan hast. Pass auf. Wenn es dunkel geworden ist, lege ich ihn neben die Straße. Dann werden Sie vielleicht glauben, er sei von einem Auto überfahren worden. Ja, Miss Annabelle. Jetzt geh nach oben in dein Zimmer. Du glühst ja vor Aufregung. Leg dich ein bisschen hin. Es wird alles wieder gut, das verspreche ich dir. Ja, Miss Annabelle. Du bist teuflisch schlau, meine Liebe. Ich wusste... Sie würden mit mir zufrieden sein. Erst so zu tun, als sollst du nach London zurück, damit du gedeckt bist. Dann den Jungen gegen Conny aufzuhetzen und es so zu deichseln, als hätte er den Hund umgebracht. So ein netter kleiner Hund. Wie konntest du das fertigbringen? Es war notwendig. Ich genüge wohl allen Ihren Anforderungen, Miss Walworth, nicht? Connys Tod wird weder Selbstmord noch ein Unfall sein, sondern Mord. Und die Polizei bekommt ihren Mörder samt Motiv. Ja. Sie haben völlig recht, der Junge verabscheut sie. Es wird so aussehen, als hätte Ricky sie in die Stahlkammer gesperrt. Die Sache mit dem Hund hat ihn auf den Gedanken gebracht. Wie schnell Sie begreifen. Dann habe ich also diesmal Ihre Genehmigung und Zustimmung, meine liebe Mrs. Walworth. Natürlich muss ich meine Forderungen jetzt höher schrauben. Auf das Doppelte. Also 200 pro Woche. Wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Hast du dir auch überlegt, was du dem Jungen damit antust? Machen Sie sich wegen Ricky keine Gedanken. Ich werde immer da sein. Er wird weiter seine Miss Annabel haben, die für ihn sorgt. So, und jetzt habe ich Appetit auf eine schöne, heiße Tasse Tee. Sie hörten den ersten Teil des Kriminalhörspiels »Freundin in allen Todeslagen« von Anke Beckert nach dem gleichnamigen Roman von Kelly Rose. In den Hauptrollen Annabelle, Monika Peitsch, Mrs. Walworth, Hannelore Schroth, Charles, Harald Leibniz, Conny, Christine Wodetzki, Elizabeth, Margot Philipp, Ricky, Niki Makulis, Mildred, Vega Janke, Mrs. Turner, Eva Feitel. Außerdem wirkten mit Klaus Abramowski, Franziska Bronnen, Monika Faber und Alexander Malachowski. Musik Frank Duval. Ton und Technik Heinz Sommerfeld und Dagmar Schlant. Aufnahmeleitung Hans Eichleiter. Regie Heinz-Günther Stamm.